kommt diese Überlieferung als erstmal als sozusagen Gutmachung für diese Kinder, die ihre Eltern oder ihre Väter verloren haben. Und das ist eine soziale, gesellschaftliche Aktion, die beweist, dass das eine Nation, die zusammenhält, die vergisst nicht, eine Nation, die zusammenhält, vergisst nicht diese Armen und Mittellosen und Leute, die so in eine Situation leben. Und natürlich auch, dass es mit Lohn verbunden und der Lohn ist das Paradies. So, man sollte sich darum kümmern. Man sollte Allah danken, indem man, du hast hier alles. Meine, du hast hier alles. Wir haben hier, du kannst alles haben, du hast diese soziale Sicherheit. Aber denke bitte über diese Kinder auf der ganzen Welt. Ich meine, schau mal jetzt die Bilder von den Kindern in Haiti oder die Kinder in Indien oder die Kinder in Afrika oder in Pakistan oder in Palästina zum Teil oder so in Irak. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, wie diese Leute das schwer haben. Deshalb, dann könnte man etwas auch auf diesem Weg machen, wenn man ins Paradies mit dem Propheten Muhammad kommen will. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو المسكين. هذا هو المسكين. يا أخوة، هناك فرق بين الفقير والمسكين في دينه. قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالفقير والمسكين فيهما معنى، يعني يتفقان ويتفرقان. المسكين قد يعمل وعنده شيء ولكن ما يكفيه، أما الفقير فما عنده أصلا شيء يسد حاجته. فالفقير أشد فقرا من المسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسكين ليس الشحات، ليس الذي يتسول المتسول فيسأل الناس، وليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين خلاص اكتفى. بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني الإنسان الذي يجهل بهم. الجاهل هنا معنى الجاهل، إنما الجاهل بحالهم ينظر إلى هؤلاء فيظن أنهم أغنياء لأنهم متعففون لا يسألون الناس إلحافا، أي ما يسألون الناس. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسكين هو الذي لا يسأل، والناس لا تنظر إليه على أنه فقير فيقول الناس عنه أنه خلص هذا ما يحتاج. يعني ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر ولا يتسول ولا يسأل الناس ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. والمسكين هو أيضا من المنكسرين في هذا المجتمع، فهذا يصبر لله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ويحاول أن يفعل ذلك، ولا يتشبه بالأغنياء. أما كثير من الناس يحب يتشبه بالأغنياء، ما يظن نفسه على أنه فقير أو مسكين، ولكن بارك الله فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. إنسان كما أنك تلبس كأنك تزور في مثل هذا الأمر. نسأل الله العافية. والسلام. Das geht weiter, Barakallahu Fikum, mit dem Hadith 264. Wir haben fünf Hadithe unterschieden zwischen uns. Auch Abu Huraira hat überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu sagte, derjenige ist kein Bedürftiger, der um ein, zwei Datteln oder ein, zwei Bissen bittet, denn ein echter Bedürftiger bittet nicht darum, trotz seiner Not. Ich werde das anders übersetzen, aber mehr. In anderen Versionen bei Al-Bukhari und Muslim heißt es, derjenige ist kein Bedürftiger, der bei den Menschen umhergeht, um einen oder zwei Bissen, eine oder zwei Datteln zu erbitten. Der wahre Bedürftige jedoch ist derjenige, der nichts hat und es wird auch ihm Almosen gegeben, aber er geht nicht die Leute darum zu bitten. Um ehrlich zu sein, ich meine die Übersetzung. Ich denke, unser Übersetzer hier, alles gut. Ich denke, Barakallahu Fikum, diese Übersetzung ist nicht so ganz in Ordnung. Das geht darum in diesem Hadith. Es gibt natürlich bei uns im Islam Mittellosen, Bedürftige und arme Menschen. Und der Arme oder der Bedürftige ist nicht derjenige, der zu den Leuten geht und der bettelt bei ihnen. Und wenn man ihm ein bisschen oder ein Dattel oder zwei Stück Dattel gibt, dann geht er weg. Das ist nicht der richtige Bedürftige. Sondern der Bedürftige ist derjenige, der Geduld zeigt und er bettelt nicht bei den Leuten. Und wenn die Leute diese Person sehen, die denken, dass diese Person reich ist, obwohl diese Person bedürftig ist, der braucht ihre Hilfe. Und die Leute merken seine Bedürftigkeit nicht und er ist selber auch nicht reich. Also die Person ist selber nicht reich, die Leute merken nicht seine Bedürftigkeit und der bettelt nicht. Und der ist derjenige, der richtig der wahre Bedürftige ist. Weil, warum? Natürlich die Leute, Allah subhanahu wa ta'ala hat das so bestimmt. Es gibt Leute, die reich sind und Leute, die arm sind. Es werden nicht alle Leute reich werden und es werden nicht alle Leute arm bleiben. So was geht nicht. Das wird dieses Sozialismusgefühl oder Kommunismusgefühl, werde ich sagen, dass alle Leute gleich werden, der gibt es nicht. Der gibt es nicht. Das wird niemals aufgeben. Es kann sein, dass wir ein Mittelschicht haben. Es gibt reiche Leute, es gibt arme Leute, es gibt Mittelschicht. Und diese Mittelschicht könnte sozusagen am stärksten sein in der Gesellschaft oder am meisten sein in der Gesellschaft. Aber diese schrumpft mit der Zeit. Und hier auch in Deutschland zum Beispiel, bis vor kurzem gab es diese Mittelschicht, das war viel. Aber jetzt diese schrumpft. Und dann haben wir Leute, die sehr reich oder wie man sagt, stinkreich und Leute, die stinkarm sind. In unserer Religion, im Islam, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wir verinnerlichen, wir sind davon überzeugt, dass unser Lebensunterhalt von Allah kommt. Die Menschen sind nur Mittel. Die Arbeit ist Mittel. Die Menschen, dass wir bei jemandem arbeiten, das ist nur ein Mittel. Aber am Ende, Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestimmt, was du bekommst in diesem Leben. Und wenn Allah bestimmt hat, dass du der reichste Mensch dieser Welt wirst, dann wirst du. Und wenn Allah bestimmt hat, dass du der ärmste Mensch dieser Welt wirst, dann wirst du. Diese Leute, die mittellos sind, bedürftig sind, diese Leute natürlich, die sind sozial schwach in der Gesellschaft. Und diese Leute, die gehören zu dieser Gruppe, zu diesem Kapitel, was das gehört. Weil die sozial schwach sind, weil sie mittellos sind, weil sie bedürftig sind, dann sollte man sich um diese Leute auch kümmern. Und im Islam haben wir Unterschied zwischen arm, bedürftig. Und zwar du kannst arbeiten, aber das ist nicht genug. Aber es gibt Leute, die haben auch nicht zum Essen, nicht zum Trinken. Nicht zum Essen, nicht zum Trinken heißt Fakir im Islam. Das bedeutet, das ist derjenige, der mehr bedürftig ist. Und es gibt eine Person, die arbeitet, aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Und diese Leute, wenn man die sieht, da denkt man, die sind reich, obwohl diese Leute nicht reich sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das in Surah Al-Baqarah, in die Surah 2, der 273. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der sie nicht kennt, der ihre Lage nicht kennt, denkt, dass sie reich wären. Warum? Weil diese Leute so sind von Al-Afaf, bedeutet, dass sie mit dem, was sie von Mitteln und mit den Mitteln, die sie haben, ist es ihnen genug. Und deshalb, das genügt ihnen, deshalb fragen sie nicht die Leute nach Hilfe und die betteln nicht bei den anderen. Und das sind die Richtigen. Das heißt, eine bedürftige Person sollte Geduld zeigen, auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im sinngemäß übersetzt, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Ausweg geben und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen Lebensunterhalt geben von irgendeiner Quelle, die sie nicht rechnen. Also die rechnen nicht damit. Dann bekommen sie von Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine bedürftige Person sollte sich nicht schämen, dass die Person bedürftig ist oder arm ist. So hat Allah subhanahu wa ta'ala gewollt. Da soll man etwas versuchen, da soll man versuchen zu arbeiten oder sollte man die Mittel ausschöpfen, die Gründe ausschöpfen, dass man etwas bekommt in diesem Leben. Aber sollte man nicht die anderen auch nachmachen, da begegnen sich als reicher Mann. Nein, braucht man nicht. Man ist bedürftig, man ist arm, man hat nicht so viel. Dann sollte man auf Allah subhanahu wa ta'ala Vertrauen und Geduld zeigen. Und die anderen, die sollen sich um diese Leute kümmern. Und subhanallah, überlegt euch das im islamischen System. Jetzt zum Beispiel diese Leute in den muslimischen Ländern leben. Man sollte sich natürlich Gedanken machen. Es gibt in den muslimischen Ländern keine Sozialhilfe. Es gibt kein Hartz IV. Es gibt kein Arbeitslosengeld. Es gibt auch kein Kindergeld, kein Erziehungsgeld. Okay, theoretisch derjenige, der nicht arbeitet, was soll ich tun? Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder kriminell zu werden und andere zu beklauen, damit ich weiterlebe, oder der wird sterben. Und trotzdem, diese Leute leben weiter. Schau mal, die Leute in Afrika, wie können sie leben? Das soll bei uns dieses Gefühl stärken oder diese Überzeugung stärken. Unser Lebensunterhalt kommt von Allah. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Wurm in einem Stein etwas zum Essen gibt, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala auch den anderen. Das heißt nicht aber, dass man zu Hause sitzt und da sagt man, ja Allah, nur gib mir. Nein. Sondern da muss man etwas dafür tun. Und das ist sehr schön. Und das ist natürlich eine funktionierende Gesellschaft. Wenn die Reichen sich um die Armen Gedanken machen und wenn die Armen gottesfürchtig sind und die Armen auch, die vertrauen auf ihren Herrn und zeigen Geduld. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. الأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم وعلى العائلة الذين لا يكتسبون، فأن السعي على عائلته والقائم بمؤونتهم والساعي على الأرملة والمسكين يكون كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم الليل الذي لا يتعب، وكالصائم الذي لا يفطر. يعني تصور أنت أن تقوم الليل ولا تجلس ولا تترك القيام، وتصور أن تصوم النهار ولا تفطر، كم هذا صعب على الإنسان. فالساعي على الأرملة والمسكين كهذا، وهو مجاهد في سبيل الله. وهذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا، يخرجون ويتركون بيوتهم ونساءهم، ولا يكون للنساء عائل ولا ينفق عليهم أحد، بحجة أنهم يخرجون للدعوة في سبيل الله. هذا دليل على الجهل. الإنسان أولا، بارك الله فيكم، يبدأ بأقربائه، ويبدأ قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ أول شيء بعشيرته بأهله، ثم يدعو الآخرين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأما الذي يخرج بالشهور والسنين ولا يترك أحدا يهتم بأسرته وبعائلته بحجة أنه يدعو إلى الله، فالذي يدعو إلى الله يجب أن يدعو أهله ويهتم بأمور أهله قبل أن يهتم بأمور الآخرين. وهذا ما فيه مسألة عدم الإيثار أو أن يقول الإنسان هذه أنانية أو إلى غير ذلك، لا. وإنما في ديننا أولا، بارك الله فيكم، يسعى الإنسان على أهله وينفق على أهله ويتعامل معاملة طيبة مع أهله، وثم كذلك على الأرملة والمساكين، فهذا فيه خير عظيم. وطبعا الذي يفقه الدين، الذي يفقه الدين هو الذي يتعامل التعامل الصحيح، أما الذي ما يفقه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch von Abu Huraira überliefert: Denjenigen, der für verwitwete Frauen und für Bedürftige sorgt, belohnt Allah wie den Mujahid, der um Allahs Willen herumzieht. Abu Huraira sagte, er hat sogar gesagt: Dieser gleich einem stehenden und niemals ermüdeten Betenden und einem, der ununterbrochenen fastet, ohne sein Fasten zu brechen. Es geht darum in diesem Hadith, es gibt Frauen, die keine finanzielle Quelle haben. Zum Beispiel die Frau ist ihr Mann gestorben, die ist verwitwet. Oder es gibt andere, zum Beispiel wenn der Vater gestorben ist, es gibt Schwestern, Tanten und andere, die brauchen Hilfe, die brauchen finanzielle Quelle. Und die brauchen jemanden, der sich um diese Leute kümmert. Auch die Bedürftigen, die brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Derjenige, der das macht, ist wie derjenige, der sich vor Allah anstrengt. Und das ist natürlich eine sehr gute Tat. Das ist wie die Person, die in der Nacht betet und nicht müde wird und am Tag fastet und das Fasten nicht bricht. Wie schwer ist das, dass man am Tag fastet und in der Nacht betet? So ist der Lohn für denjenigen, der sich um diese Verwitweten und sage ich jetzt Bedürftigen oder die Frauen und die Kinder oder die Leute, die Hilfe brauchen. Und natürlich darunter versteht man auch derjenige, der sich um seine eigene Familie kümmert. Wenn du dich um eine verwitwete Frau, die fremd ist, kümmerst oder eine bedürftige Person kümmerst, dann ist das mit diesem großen Lohn verbunden. Wenn du dann dich um deine eigene Familie kümmerst, um deine eigene Frau, um deine eigene Mutter, um deine eigene Schwester oder Verwandten, dann bekommst du mehr Lohn als diese Leute. Weil diese Leute eher deine Hilfe brauchen und deine Unterstützung brauchen und deine Betreuung brauchen als die anderen, als die Fremden. Und deshalb, es gibt manche, die großen Fehler machen, indem sie 6 und 7 Monate rausgehen oder indem sie Jahre entfernt bleiben von ihren Frauen, von ihren Familien, in der Behauptung, dass sie zum Islam aufrufen, und die kümmern sich nicht um ihre Familie und behaupten, wir kümmern uns um die anderen. Allah hat uns was anderes gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, ihr sollt euch erstmal um euch selber kümmern, dann um eure Frauen, um eure Familien, dann um die Leute, die am nächsten zu euch sind, und dann die anderen. Und das ist kein Egoismus, sondern das ist logisch. Weil wenn du selber krank bist, oder wenn du selber müde bist, dann kannst du nicht keine Leistung erbringen, dass du den anderen auch hilfst. Deshalb fängst du erstmal bei dir an und bei deiner Familie und so weiter. Aber das Mann geht einfach und sagt, ja, Allah macht das. Allah hat uns sowas nicht gesagt. Allah hat uns nicht gesagt, man bleibt 6, 7 Monate sogenannter Khuruj. Da macht man Khuruj. 6, 7 Monate. Und da lässt man seine eigene Familie, die haben nichts zum Essen, die haben keinen Betreuer, der Vater ist nicht da. Allah hat uns sowas nicht gesagt. Allah hat uns was anderes gesagt. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Das wird warnen oder rufen zu der Wahrheit deine Verwandten, die am nächsten zu dir sind. Und wenn man dann die Leute, sage ich jetzt, wenn man sich um Leute kümmern sollte, dann sollte er sich erstmal um seine eigenen Leute kümmern. Und es gibt ein Sprichwort, das ist sehr wichtig. Derjenige, der keinen Nutzen für seine Familie zeigt und hat, der hat auch keinen Nutzen für die anderen. Deshalb, bevor man mit den anderen redet und die anderen zum Islam aufruft, sollte man erstmal bei sich selber und bei seiner Familie das macht und nicht bei den anderen Leuten. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء يدعى الأغنياء ويترك الفقراء صلى الله عليه هذا مرة معنا هذا مرة معنا أكثر من مرة بارك الله فيكم القصد في هذا الحديث أن الإنسان إذا أقلم على زوجته فإنه يدعو الناس ولا يفرق ما يدعو فقط الأغنياء ويترك الفقراء وإنما يدعو الناس لها والذي يستطيع أن يأتيه فليلبي وأما إذا ما لبى فقد عصى واختلف أهل العلم في هذه المسألة أنه هل إجابة طعام الوليمة واجب الدعوة إجابة الاستجابة لدعوة الوليمة واجب أم لا والظاهر أنه واجب إلا إذا كان الإنسان عنده بعض يعني إلا إذا كان الإنسان عنده عذر إذا كان في هناك حرام كان في هناك شيء أو هو مريض أو ما يستطيع أو مثلا عنده سفر فما يفعل مثل هذا أما إذا دعي إلى وليمة فيفعل وشر الطعام طعام الوليمة إذا دعي إليه الأغنياء وترك الفقراء وهذا طبعا زماننا يعني والله الإنسان لن تصور أنه يعمل وليمة ويدعو ناس مساكين ثيابهم مقطعة وما عندهم يأكلوا فالناس لما تراهم أكل تقول ما هذا أما هو سيدعو من يأتيه بسيارات فاخرة وكذا فنسأل الله العافية والسلام أبو هريرة auch überlieferte dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte die übelste Mahlzeit ist das Heiratsessen zu welchem manche gerne kommen würden, aber sie wurden abgelehnt, zu dem andere eingeladen werden, obwohl sie ungern dabei sein möchten. Doch müssen sie die Einladung annehmen, da eine Absage als ungehorsam Allah und seinem Gesandten gegenüber gilt. In einer anderen Version bei Bukhari Muslim heißt es, die übelste Mahlzeit ist das Heiratsessen, zu dem Reiche eingeladen werden und von dem die Armen ausgeschlossen sind. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Und es geht darum, wenn man heiratet, da macht man es und da lädt man die Leute ein. Es gibt manche, die ausgerechnet nur die Reichen oder die Leute, die Macht haben, einladen und die lassen die Leute, die arm sind, oder die bedürftig sind. Und das ist ein großer Fehler. Weil einige Leute sagen, ja, heute ist mein Hochzeitstag oder das ist mein Festessen zur Hochzeit und natürlich, ich möchte Leute, die sozusagen Repräsentant sind und nicht Leute, die arm oder bedürftig sind. Und deshalb laden sie die armen Leute, die Bedürftigen nicht ein und die laden nur die reichen Leute. Obwohl die Reichen vielleicht nicht kommen möchten. Und das Problem ist, wenn man eine Person zum Festessen, zum Heiratsessen einlädt und die Person keine Entschuldigung hat, dann sollte die Person das annehmen. Und wenn die Person das nicht macht, dann hat man eine Sünde begangen. Die Gelehrten des Islam, wir haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich, aber trotzdem, das ist eine Sache, die klar ist. Kannst du gehen und schaffst du das, dann sollst du das tun. Kannst du nicht, schaffst du das nicht, weil du Gründe dafür hast, dann brauchst du nicht. Das hat damit zu tun, ob du entschuldigt bist oder nicht. Aber eigentlich, wenn dein Bruder dich zum Festessen oder zum Heiratsessen einlädt, dann sollst du diese Einladung annehmen. Sonst hast du eine Sünde. Und das ist auch noch ein Beispiel, was wir heute erleben eigentlich. Der Prophet hat das vor 1400 Jahren gesagt, aber wir erleben das heute. Ich meine, welche Person wird zum Beispiel heutzutage einfache, arme Menschen zu seinem Hochzeitessen einladen? Da will man natürlich die Leute, die Macht haben, die bekannt sind, die reich sind, damit die mit dicken Wagen kommen, sagt man, schaut mal, ja. Man erzählt jetzt gerade, es wird eine Hochzeit geben und die Hochzeit wird 50 Millionen Euro kosten. Eine Nacht für 50 Millionen Euro? Ja, die werden mich nicht einladen oder dich. Ich werde natürlich andere Leute einladen. Mit Allahs Meinungslosen Vater. Und das ist die Sache. Und dann prahlt man damit, ja, wir unterstützen Kinder und wir haben Organisationen für Kinder in Not und so weiter. 50 Millionen? Ja, dann mach das nicht 50 Millionen, mach das für 20.000 und die anderen Millionen gibt es den Kindern, die in Not sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, man sollte aufpassen im Islam. Man darf nicht übertreiben in Hochzeit. Man kann natürlich Hochzeit haben. Man kann auch bestimmte Sachen machen, die erlaubt sind im Rahmen des Islam. Aber wenn zum Beispiel du eingeladen wirst und es gibt in dieser Hochzeit verbotene Dinge, die passieren, dann natürlich gehst du nicht. Und da bist du unschuldig in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sima kathira. Es bleibt noch ein Teil von diesem Kapitel. Das machen wir inshallah das nächste Mal. Das geht um die Töchter, wie man zu Töchtern sein sollte. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte dann. Das kommt über Aisha mit der Frau, die ihrer Tochter, ihre zwei Töchtern ein Dattelstück gegeben hat. Auf jeden Fall, das ist eine sehr schöne Geschichte. Dann sprechen wir über die Art und Weise, wie man mit den Frauen umgeht, mit der Familie umgeht. Okay, wir haben erstmal etwas, bevor wir zu Ende kommen, den Italien.